Mon Mon und hallo zu Vier Ecken, zwei Elfer nach dem ersten Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Poccio, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Holli ho. Holli ho, Mensch. War das nicht ein Spieltag? Dickes Ding, ne? 37 Tore am ersten Spieltag, ne? Heidewitzka, sage ich da nur. Heidewitzka. Heidewitzka. Und mit einem Überraschungstabellenführer. Ich glaube, da nimmt man keine Superlative zu viel in den Mund. Absolut nicht. Also mit dem Ergebnis, wer damit gerechnet hat, wer da einen Euro auf zwei drauf gewettet hätte, der hätte sicher ein paar Euros zurückbekommen. Also auf jeden Fall. In der Höhe sicher sehr überraschend. Allein ein Sieg für mich da sogar überraschend. Aber in der Höhe von 6:1, wie hat der BSC die Frankfurter Eintracht nach Hause geschickt hat. Chapeau! Chapeau! Wir wollen heute ein bisschen über den vergangenen Spieltag reden. Mal gucken, welche Knaller uns am zweiten Spieltag erwarten. Und dann natürlich nochmal ein wenig über die Auslosung zur zweiten Runde des DFB-Pokals quatschen. Denn da gibt es ja auch zumindest eine Partie, die ist für mich persönlich relativ spannend. Und dann am Ende würde ich fast sagen, Poccio, wollen wir dann doch nochmal ein bisschen Mainstream werden. Und zwar möchte ich, dass wir noch ein wenig über dieses vermaledeite Thema Torlinientechnologie sprechen, denn da gab es ja beim Hoffenheim-Spiel eine Szene, da gibt es dann doch schon Diskussionsbedarf, oder nicht? Ja, da ist auch gestern beim Zeigler sehr intensiv drüber gesprochen worden. Es ist natürlich eine Szene gewesen, die man so, wollen wir nachher drüber sprechen, also es wäre jetzt zu viel darüber auszuholen und ich habe da schon meine Meinung zu auf jeden Fall, bitte? Der Volland-Kevin war es, glaube ich. War es der Volland-Kevin? Ich glaube schon. Ja, das kann natürlich sein. Musste jetzt auch von der U21 abreisen, weil er was hat halt. Ja, wie ja. Der gute Marc-André Ter Stegen, der ja auch abgereist ist. Auch noch so eine Hot News im Laufe des Vormittages war es so, dass bekannt wurde, dass Marc-André Ter Stegen sich verletzt hätte. Es war als erstes ein Verdacht eines Muskelfaserrisses in der Runde. Gott sei Dank hat sich das nicht bewahrheitet, denn so wie es aussieht, sind es nur muskuläre Probleme, was natürlich dem Arzt vor Ort sicher hätte auch auffallen können, ist mir mal so eingefallen. Aber naja, vielleicht reisen die dann auch ab, wenn sie merken, dass was ist und gehen zu ihrem eigenen Doc dann von der Mannschaft. Aber das war so als kurzen Breaking News, also Ter Stegen steht wahrscheinlich nichts im Wege, dass er am Wochenende spielt. Gegen 96. Ganz genau. Das wird schön. Ich war ja am Stadion jetzt am Samstag, wo wir auch beim Thema wären, beim ersten Spieltag. Am Freitag haben wir schon die Partie Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach kommentiert mit dem guten Ricky. Und naja, du gingst ja von einem 1-7 aus. Es kam ja doch anders, wiedererwartend. Es kam doch etwas wiedererwartend anders, aber nichtsdestotrotz, trotz des Ergebnisses, was ja mittlerweile auch jeder Zuhörer sicher weiß, das 3:1 für Bayern München, war ich nicht enttäuscht von der Vorstellung von Borussia, denn die haben meiner Meinung nach ganz ordentlich gespielt. Die Bild-Zeitung hetzte am nächsten Tag auch darüber wieder und schrieb, Gladbach feiert sich für ihre Bayern-Niederlage. So stark würde ich es nicht machen. Mhm. Man hätte sicher mehr daraus machen können. Klar war Bayern überlegen, aber dank Dante hatten wir so ein kurzes Strohfeuer mal wieder. Aber ich bin nicht enttäuscht gewesen. Ich freue mich auf den zweiten Spieltag und hoffe, dass da 3 Punkte wenigstens rauskommen. Ansonsten kann ich hier die ganze Hinrunde wieder nicht in die Augen sehen. Von daher. Nee, da werdet ihr 3 Punkte abholen. Ja. Obwohl, Marcello, mal gucken. Aber da kommen wir gleich zu, wenn wir über Wolfsburg gegen 96 sprechen, beziehungsweise 96 gegen Wolfsburg. Aber nochmal zu dem Bayern-Spiel. Die Münchner haben 11 Torschüsse aufs Tor bekommen und das ist wirklich außergewöhnlich viel. Also es waren ja auch ein, zwei Szenen dabei, wenn wir da nicht Manu im Tor gehabt hätten, wäre es wirklich eng gewesen. Ja. Aber natürlich das Eigentor von Dante, das war wirklich äußerst unglücklich. Aber das, das kann halt mal passieren. Und eben, ganz genau. Ich glaube, er am liebsten wäre selbst irgendwie im Rasen versunken. Und ja, ist ja nicht das erste Mal, dass er ein bisschen was herschenkt, wenn er gegen Gladbach trifft. War ja im letzten Spiel der Rückrunde letzte Saison auch so, dass er da einen Pass gespielt hat, der dann zum Tor, also ein Fehlpass, der dann zum Torerfolg führte. Ist für ihn sicher nicht einfach, aber meine Güte, er hat so eine tolle Saison gespielt. Ich glaube, da interessiert das nicht wirklich, dieses Eigentor. Nee, vielleicht hat er auch einfach nur in Maxi Eberls rehbraune Augen geguckt und gedacht, wie schön war es damals vor 2 Jahren, als er mich jeden Morgen abgeholt hat und er auf seinem Schoß sitzen durfte. Vielleicht hat er sich ja, das lag ja daran, dass Dante ja eigentlich noch so einen Sitz bräuchte, um erhöht zu sitzen, und darum hat er immer, ne? Deswegen auch diese Frisur, damit er auch die letzten Zentimeter noch ein bisschen kompensieren kann. Genau, ganz genau. Ach, ja. So war das. Naja gut, dann hätten wir das auch wieder aufgeklärt. Du kennst doch diese Dinger im Freizeitpark. Ich hätte jetzt beinahe gesagt im Phantasialand, aber im Freizeitpark. Du musst so groß sein, um mitfahren zu dürfen. Mhm. Darum hat er die Frisur. Weißt Ach, du? Schauen, die hat er schon als kleines Kind wahrscheinlich, ne? Die sind ja seitdem auch weder gewachsen noch abgeschnitten worden, außer beim Klassenerhalt. Ja, da hat er die Haare abrasiert bekommen, ne? Ja, absolut, ja. Ja, war aber ein schönes Spiel, muss ich sagen. Wir hatten auch sehr, sehr viel Spaß dabei. Das definitiv, ja. Und das Spiel war auch wirklich gut. Also das war qualitativ wirklich hohes Niveau von beiden Seiten. Und das war ein würdiger Auftakt zur Bundesliga-Saison, zur 51. Ich habe hier notiert, es waren ja auch ein, zwei Spieler nicht mit dabei bei den Münchnern. Jetzt am gestrigen Sonntag hatten die Bayern ein Testspiel gegen den ungarischen Meister. Schlag mich nicht tot, wie man diese Mannschaft jetzt nochmal ausspricht. Aber dort gab es ein Mittelfeld, das besetzt war mit Thomas Müller, Serdar Shaqiri, Franck Ribéry, Mario Götze und Thiago. Gibt schon schlechtere Mittelfelder, ne? Ja, definitiv. Und brummt das bei dir auch gerade so? Nö. Bei mir verspüre ich oder vernehme ich ein starkes Brummen. Und wenn man es bei mir hört, hört man es auch auf dem Tape. Aber naja, gut, wir machen einfach mal weiter. Und das soll wohl, also eben dieses Fünfer-Mittelfeld, soll wohl außerordentlich gut funktioniert haben. Okay. Mario Götze hat ja auch 2 Tore geschossen. Recht früh auch nach der Einwechslung, glaube ich. Ne? Das erste 3 Minuten danach oder so. Vielleicht werden wir auch gerade von der NSA abgehört. Ich habe irgendwie hier so ein Störgeräusch. Liebe NSA, bitte nicht beim Podcast abhören. Also das ist doch Quatsch. Wo ihr gerade schon mal da seid. Huhu, Ricky, hörst du mich? NSA, leite das mal bitte zu Ricky weiter. Atombombe. Und mit Thiago und Mario Götze, das soll wirklich sehr gut harmoniert haben. Serdar Shaqiri hat ja auch ein Tor gemacht. Und ja, das hat sich alles sehr, sehr gut angehört, was ich da so gelesen habe. Und ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, weil ja, normalerweise habe ich natürlich auch mal ein ungarisches Sky. Klar, dafür hast du ja auch die Hungario-Box, wie man sie auch halt nennt. Ne? Und aber dieses Sky ist ja an sich vom Programm her eher schlecht. Also man kann sich da zwar diese Testspiele vom ungarischen Meister gegen Bayern München angucken, aber ansonsten gibt es da nur Bilder vom Sonnenstrand. Ja, absolut, natürlich. Vom Plattensee, Entschuldigung. Nicht vom Sonnenstrand, der ist in Bulgarien. Ja, und ich glaube, Mario Götze, denke ich mal schon, dass der vielleicht am kommenden Wochenende eingewechselt wird, aber ich glaube dann spätestens am übernächsten Spieltag dann doch für eine gute Stunde parat stehen könnte. Also das wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Dann ist endlich Guardiolas Wunsch 9 am Start. Und er hatte ja auch einen sehr, sehr sympathischen Auftritt beim Sportstudio. Ja, auch die hatten Geburtstag, ne, im Sportstudio. Ja. Ja, machte auf jeden Fall einen sehr integren Eindruck. Das ist mir auch in Interviews vorher aufgefallen, dass er auf jeden Fall eine ganz andere Darstellung von sich selber gibt, als man es eigentlich im ersten Moment vermutet. Mhm. Er wirkt ein wenig altklug, meiner Meinung nach. Aber das mag auch damit zusammenhängen, dass dieser Junge schon seit mehreren Jahren einfach in diesem Medienzirkus mittendrin ist. Und es ist auch nicht einfach, wenn man so jung ist, halt in so ein Haifischbecken geworfen zu werden. Und vielleicht ist das dann auch eine Art Selbstschutz, so rüberzukommen, kann ich mir manchmal vorstellen. Aber wie du schon sagtest, war es kein unsympathischer, sondern im Gegenteil sehr sympathischer Auftritt beim Sportstudio. Und hat natürlich auch mal ein bisschen eine Seite von Mario Götze gezeigt, die man so vielleicht noch nicht gesehen hatte. Franz Beckenbauer war ja jetzt am Sonntag bei Sky 90 und übrigens auch mit Wolf-Christoph Fuß, der beste Mensch der Welt, glaube ich. Das ist, der ist so großartig. Und da hat Franz Beckenbauer auch gesagt, dass er ein lustiges Kerlchen sei. Ach, guck mal. Siehst du? Schön. Da hat man sich noch gern am Weißwurst-Äquator. Ja, ja. In der Sebener, wie man da ja sagt. Ne? An der Sebener Straße. Und ja, neue Gerüchte zu Gustl, wie wir Bayern-Fans sagen, zu Luis Gustavo, gibt es wohl auch. Einige russische Mannschaften sollen wohl jetzt richtig heiß auf ihn sein und auch Arsenal London möchte wohl Luis Gustavo gerne haben. Das hängt aber alles irgendwie auch damit zusammen, ob Diego Contento noch den Verein verlässt, sprich, ne, wenn der eine geht. Gustavo kann ja auch hinten links spielen. Also ein Backup für Alaba braucht man in jedem Fall. Und bin gespannt, also einer von den beiden wird definitiv noch gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Werder Bremen sich Diego Contento leisten kann. Wollen die den kaufen oder wollen die den ausleihen? Das weiß ich nicht. Also ich denke, ein Ausleihgeschäft wäre da auf jeden Fall möglich. Es hat ja auch in den letzten Jahren oft glückliche Ausleihgeschäfte, nicht zuletzt Petersen gegeben, die mit Bremen funktioniert haben. Ein Kauf kann sicher schwierig sich schwierig gestalten, weil Bayern, glaube ich, nicht ein Verein ist, der einen jungen Spieler einfach so abgibt, weil da auch sehr viel Geld natürlich rein investiert worden ist in so einen Spieler, wie man jetzt bei Can gesehen hat, der jetzt für 2 Jahre ausgeliehen ist, glaube ich, beziehungsweise zwar verkauft ist, aber eine Rückholoption von Bayern München in dem Vertrag steht. Das zeigt natürlich, dass Bayern ihre jungen Spieler zwar gegebenenfalls abgeben wollen, um Spielpraxis zu sammeln, aber ganz loslassen sie sie trotzdem nicht. Also von daher wäre ein Ausleihgeschäft wahrscheinlich die realistischere Möglichkeit bei Can. Bei Gustavo wiederum ist natürlich auch sehr viel Geld im Spiel bei einer Ablöse, was natürlich dann auch ein großer Faktor im Transferpoker um Luis Gustavo oder Gustl sein kann. Ja, das mit Can, das machen ja, haben wir ja jetzt bei Carvajal auch gesehen, das machen ja anscheinend alle großen Clubs, ne, dass sie sich da so ein Hintertürchen offen lassen und ja, warum denn auch nicht? Ne? Manchmal will ja auch der Spieler vielleicht zurück, ne? Heimweh, ähnliches und sowas. Das kann natürlich dann auch immer so ein Aspekt sein, jetzt bei Gustavo nicht unbedingt klar, aber sagen wir mal, ein junger deutscher Spieler wechselt jetzt für mit 18, 19 nach Italien oder nach Spanien oder sowas und kommt einfach in diesem Land nicht zurecht. Und dann ist es natürlich das Beste für den Spieler, so ein sicheres Fangnetz zu haben, dann gegebenenfalls zu seinem Ex-Verein zurückkehren zu können. Was hältst du eigentlich davon, wenn wir jetzt die Tage nochmal eine kurze, aber eine wirklich ganz kurze, knackige Transfer-News-Ausgabe machen? Weil ich hab da, also es häuft sich jetzt doch wieder mehr, muss ich sagen, mit diesem Alexander Merkel da von Genua oder wo der spielt, jetzt zu Hoffenheim. Und sowieso gibt es dann doch das ein oder andere Thema jetzt. Marcello zu Hannover und international tut sich auch einiges. Wärst du da mit im Boot, kann man fast meinen? Oder würdest du sagen, oh nee, du lass mal so eine... Du, wenn alles gut läuft, habe ich ja diese Woche ein bisschen mehr Zeit, weil ich ein bisschen Überstunden abbauen muss und dann kriegen wir es sicher eingebaut. Ja. Sehr schön, das hört sich doch sehr gut an. Und über die Bayern haben wir, glaube ich, jetzt genügend gesprochen. Wir haben übrigens, wo wir gerade Emre Can angesprochen haben, wir haben ihn auch in unserer Bild-Manager-Power-Mannschaft. Ja, und wiederum überrascht Emre Can mit der 10 bei Leverkusen, mal so als kleinen Spoiler für den nächsten Spieltag, wenn er spielen sollte. Hat er denn gespielt? Ich glaube nicht, ne? Der war doch bei Rudi noch, glaube ich, oben auf der Tribüne und hat ein paar Würstchen und so gegessen, glaube ich. Aber eine Tofu, ne? Tofu-Würstchen oder ein schönes Rindswürstchen. Ja, ein Rindswürstchen. Oder Pferdewurst, natürlich, geht natürlich auch. Das geht natürlich auch, aber wie heißen diese Rindswürste? Menneges oder irgendwie sowas? Mannequin Piss, richtig, ja, genau der. Ist das eigentlich nach deinem Abbild gemacht worden damals? Vom Geschlechtsmerkmal nein. Mhm. Ansonsten kommt es dem sehr nah. Aha, okay. Nee, ich hatte mir das gedacht. Auch alleine dieses Material an Gold. Du bist ja auch eher bekannt als goldiges Kerlchen. Als goldiges Kerlchen. Ich hätte beinahe Goldständer gesagt, aber das hätte sich dann auch komisch angehört. Ja, Goldständer war aber auch schön, der Film. Ja, muss man sagen. Ne? Austin Powers, das war noch Zeit. Pallon Papier. Da waren Filme noch Filme. Ja. Übrigens, wir haben ein wiederum neues Design auf unserer Page gemacht, 4.12.wordpress.com. Könnt ihr euch nochmal angucken. Wir haben uns gedacht, lasst uns das einfach alles ein bisschen nüchterner machen, nicht so over the top. Nicht diesen ganzen Glamour-Faktor, das brauchen wir doch alles gar nicht. Nein, bling sozusagen. Wir sind sachlich, bodenständig, so wie die anständige Bundesliga. Wir schmeißen nicht mit den Millionen herum, die wir gar nicht haben. Nein, wir machen eine anständige Homepage und dort könnt ihr dann auch natürlich das Tippspiel mitverfolgen. Das werde ich dann jeden Spieltag dort unter der Rubrik, ihr werdet es gar nicht glauben, aber unter der Rubrik Tippspiel werde ich dann den neuesten Stand loslassen und... Ich glaube, wo wir gerade beim Thema sind, wollen wir da mal kurz einhaken beim Tippspiel? Nee, also ich finde, das Tippspiel ist ein Thema, was nach dem ersten Spieltag noch, genau wie die Tabelle, überhaupt keine Aussagekraft hat. Ich finde dieses Thema völlig überbewertet. Okay, kann ich verstehen, aber dann lass mich wenigstens ein anderes Thema anteasen. Und zwar gibt es nach langem Hickhack, gibt es endlich den 4.12er Power Store. mit schönen T-Shirts, wie zum Beispiel endlich dem jetzt schon 24 Millionenfach bestellten Hashtag Maserati Max im Borussia Mönchengladbach grün. Und ja, da könnt ihr euch mal das ein oder andere Firken 211er Merchandise bestellen. Falls ihr gleich wieder ausrastet, was das für Preise sind, 19,90 € für ein T-Shirt etc., da können wir echt nichts für. Ich habe 50 Cent Provision drauf gemacht. Also, wenn ihr jetzt von mir denkt, dass ich ein Halsabschneider wäre, dann tut's mir echt leid. Was würdet ihr da machen? Ey, wenigstens 50 Cent an dem T-Shirt, mal ohne Scheiße. Also, ne, 19,90 €, wenn ihr denkt, das ist ja ganz schön teuer, dann gebe ich euch da definitiv recht. Das sind aber die Statuten von Spreadshirt. Wenn ihr allerdings eine eigene T-Shirt-Druckerei habt, dann meldet euch bei uns bei Facebook oder bei Twitter. Schreibt uns, wie wir dann einen schönen Deal ausarbeiten können. Aber erstmal machen wir es dann noch über Spreadshirt und die Preise, ich sage es nochmal, die sind nun mal so. Also da können wir wirklich nichts ändern. Ich könnte noch 50 Cent runtergehen, aber ein bisschen, da möchte man ja schon haben, oder, Pocho? Ist ja nur für die Briefmarken, ne? Die man dann braucht. Genau. Für Fanpost. Nein, aber nochmal da zurückzukehren. Erstens kein Gewinn daran, aber auch nochmal aufs Tippspiel zurückzukommen. Man kann es ja erwähnen, ist ja in Ordnung. Ich habe halt ziemlich abgelost, ne? Ich habe 8 Punkte und bin abgeschlagen letzter in unserem Tippspiel. Ja. Auf Platz 2. Ja. Ich glaube 15 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. 15 Punkte, ja. Nahezu doppelt so viel wie ich. Hm? Der Host, Chris. Ganz dick vorne dran. Und knapp davor mit 20 Punkten. Ja. Inkognito angemeldet. Matthew Black führt diese Rangliste an. Und ich würde fast sagen, vielleicht sogar zu Recht, wenn man sich das anguckt. 20 Punkte ist schon mal eine Ansage nach einem Spiel. Ich hatte mit ihm heute Morgen schon telefoniert und er meinte, er möchte im September das Tippspiel schon gewonnen haben. Ja, ja, und das Schlimme ist, das kann sich sogar bewahrheiten. Ja, was der Verlierer machen muss, sprich der Dritte, sprich im Moment der gute Mr. Pocho. Also die Deadline, die motherfucking Deadest Line of them all ist Ende Hinrunde, aber wir bekommen das auch bestimmt schon früher hin. Ja, ich denke auch. Also, ich sehe gerade, wie am echten T-Shirt für 27,89 €. Ist es eigentlich so gut, wenn man seine eigenen Preise madig redet? Ich glaube, so kaufmännisch gesehen ist das nicht so der Bringer, zeigt aber die Ehrlichkeit an sich. Ne? Es ist ja ein ehrliches Produkt. Wir wollen damit ja keinen Reibach machen. Nee. Macht dir einfach nur Spaß. Und wie gesagt, die T-Shirts sehen ja auch von den Motiven her echt gut aus. Man kann da farblich noch ein bisschen was dran machen, wenn man möchte. Das könnt ihr individuell machen übrigens. Da müsst ihr nur euer persönliches Farbgusto dazu tun. Beim Glugosch habe ich gemerkt, der kann Rot-Grün nicht unterscheiden. Ja, ja, ja. Also bei dem wäre, der bräuchte da eine Hilfe. Wenn ihr auch Rot-Grün schwach seid, dann ruft den Pocho an. Genau. Unter 0190 Nase. Ja, und dann wartet ihr wie Pocho jeden Nachmittag nach Feierabend in einem Café und dreht das Handy hin und her. Wann ruft denn endlich jemand an? Und dann müsst ihr am Ende doch im Keller von Duck & Carry wohnen. Ja, ganz genau. Ja, wir hatten heute schon übrigens ein lustiges Erlebnis. Ja, hatten wir? Ja, hatten wir. Herrn Kuckuck. Ja, der Herr Kuckuck, ja. Ja, ist auf jeden Fall mal ein Thema, worüber man sich unterhalten muss. Ne? Fantastische Nachnamen. Ist großartig, ja. Also Kuckuck ist schon wirklich, also was deutsche Nachnamen angeht, wirklich, es ist, da geht kaum was drüber. Ja. Also, welches T-Shirt findest du übrigens am schönsten? Da kann man ja mal kurz drüber reden. Also ich fand natürlich das Maserati Max fand ich schon sehr gut. Ich habe dann auch bei den Keep Calm T-Shirts mal ein bisschen mit der Farbe rumgespielt, was mir sehr gut gefallen hat. Ich finde die eigentlich alle ganz nett. Auch so ein einfaches halt 4-Ecken-2-11er Podcast-Shirt, um ein bisschen Flagge zu bekennen. Mhm. Ist immer eine nette Sache und sieht auch unter einem Blatzer bestimmt gut aus. Also da kann man bestimmt was machen. Also. Keep calm and listen 4-Ecken-2-11er. So. Ja, eben. So sieht's aus. Wir sind ja auch die Ruhe in Person. Pocho. Pocho, also wir sind ja wirklich ganz in uns gekehrt. Aber hallo. Also jetzt hör mal auf, jetzt hör mal auf. Und unser neues Design von unserer Page ist doch auch, ja, es ist halt eine Page, ne? Ist halt eine Page, genau. sie informiert über anstehende Termine, wie sie es jetzt machen soll. Sie teilt den Link, wie du gesagt hast, zum Tippspiel und zum Spreadshirt-Shop. Ja, gar nicht so einfach. Nee. Aber war ganz gut, ne? Mhm. Und zeigt halt die Termine für die nächsten Sachen an. Und es ist die einfachste Methode, halt auch auf die YouTube-Videos hinten zuzugreifen. Denn selbst wenn man auf der Seite drauf ist und dann merkt, oh, ich hätte jetzt vielleicht Lust, noch einen anderen zu hören, will aber nicht runterscrollen, dann kann man im Player ja einfach mal in YouTube-Anzeigen klicken. Ja. Und dann ist man direkt wieder darüber geklickt und kann sich die anderen ganzen anderen alle angucken. Also es geht voran. Und es ist auf jeden Fall das, was es soll. Es soll informieren, es soll darstellen, es soll nicht irgendwie was hermachen, damit man denkt, man kriegt einen epileptischen Anfall, wenn man sich die Seite anguckt. Ruhig, nüchtern, sachlich. Genau. So wollen wir es in Zukunft machen. Aufgeräumt und sonst noch was auf der Page? Ne, die kommenden Termine, das ist neu. Und ja, das Tippspiel ist auch unfassbar spektakulär gemacht, oder? Einfach ein Bild ja, gut. Wer kann, der kann halt, ne? Ja, eben. Wer hat, der hat. Nenn mich Tim Pritloff. So, wir waren tatsächlich schon jetzt beim zweiten Spiel. Ja. Lederbusen gegen Freiburg. Na, Pocho, es schmerzt doch, den Christian Streich verlieren zu sehen. Es schmerzt einfach. Es war ein bisschen schade, weil er war richtig enttäuscht, wenn man so manchmal die Kamera auf ihn gestellt hat. Man hat richtig gesehen, dass er traurig ist. Und er wirkt ja auch manchmal in Interviews dann so, als ob er wirklich diesen Personen nachtrauern würde. Und ich kann das so gut nachvollziehen, weil als im letzten Jahr von Gladbach 3 weggegangen sind, war das auch sehr schwer. Allerdings kann man auch als SC Freiburg mal 3-1 in Leverkusen verlieren, denke ich. Auch das ist kein Beinbruch. Aber Leverkusen war einerseits auch sehr stark, muss man auch dazu sagen. Also Leverkusen war auf jeden Fall stark. Bei Freiburg übrigens der gute Mike Hanke getroffen. Ne? Also ja, schön gemacht, aber wirklich schön gemacht. Auch da also ein Ergebnis, genau wie das Spiel Bayern München gegen Gladbach, auch ein 3-1. Zeigt natürlich ein bisschen einen Stellenwert. Schade für Freiburg, aber ich glaube nicht, dass die dadurch einen Knacks kriegen und so. Die müssen sich wieder auf die alten Sachen besinnen, müssen wieder aus ihrer Jugend wirklich Spieler hochziehen und dann funktioniert das auch wieder. Und ich glaube, genau das ist auch das, was Christian Streich an der ganzen Sache so reizt. Schade. Hoffentlich schmieren die nicht ab. Da habe ich Angst vor. Ich glaube es nicht. Oh, ich würde es. Hoffentlich. Ja, aber Leverkusen, glaube ich. Samson heißen sie ja jetzt, ne? Ja, heißen sie so? Die Flügelstürmer. Son und Sam. Ach, heißen Son. Jetzt Samson. Und Tiffy von Bielefeld. Ja, aber zu Recht gewonnen. Ich glaube, Kiesling, der unsere Sturmspitze ist beim Bildmanager Power Game, der hat ein Tor gemacht. Und das ist sehr gut für uns. Das auf jeden Fall, ja. Und ja, Son, sag mal, hast du mal ein Interview von Hans-Jörg Son gehört, gesehen? Ich glaube schon, ja. Seit gefühlt, wie viele Jahren ist der in Deutschland? Seit ungefähr 3 Monaten. Er spricht auch richtig gut Deutsch. Er spricht besser Deutsch als wir beide zusammen. er spricht, es ist das beste Deutsch aller Zeiten. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Also das ist ja wirklich großartig, nee, wirklich klasse. Das finde ich wirklich toll, dass man sich auch identifiziert und sich wirklich Mühe gibt. Hier, guck mal, ey, ich wohne hier in dem Land, ich arbeite in dem Land, dann möchte ich auch bitte, dass man hier ordentlich Deutsch spricht. Das kann ja auch nur für meine Arbeit nur vom Vorteil sein, wenn ich die Sprache spreche, ne? Wenn ich höre, wenn der gute Sammy Hyypiä, der spricht ja jetzt auch, also Deutsch ist ja jetzt auch geprahlt, kann man sagen, ne? Ja, gut, aber Sammy Hyypiä hat sich auch angepasst in den letzten Monaten, finde ich, ist auch besser geworden. Mhm. Da fand ich so ein Stalle Soulbacken bei Köln aber schlimmer. Soulbacken. Ja, aber Leverkusen, ja, mein Gott, zu Recht. Verdient gewonnen gegen Freiburg. Aber jetzt kommen wir zur nächsten Partie, Pocho, die ich live und in Farbe vor Ort mitbekommen habe. Hannover 96 gewinnt. Ein wirklich irrsinnig verrücktes Spiel. 2-0 gegen unsere Brüder aus Niedersachsen. Gegen meine Familie. Es waren 44.900 Leute. Es war nicht ausverkauft. Mhm. Ich war schockiert. Es waren noch 4.105. Es waren noch halt auf jeden Fall noch Karten frei. Mhm. Da. Und da habe ich mir halt gedacht mit Sandra, so lass mal hier da hochlatschen, wo die Wölfe sind. So einfach mal zumindest den Radius eingrenzen, ne, wo meine Familie da rumeiert. Ja, ja. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, hier Halbzeit, ne, lass hinlatschen. Und auf einmal, ne? 45.000 Menschen und man trifft die eigene Mischpoke da. Ja, war schön. Es war auch handytechnisch, ist es sowieso, ist es mir aufgefallen, im Stadion hast du keinen Empfang richtig. Ich war lange nicht mehr im Stadion, kann ich gar nicht so wiedergeben, aber es liegt vielleicht an den Abstrahlwerten der Menschen. Es ist, nee, es ist so ein UMTS oder wie auch immer das heißt, Bottleneck. Da, Bottleneck? Ja, da bündelt sich halt die ganze Scheiße, wenn da halt 50.000 Leute twittern oder telefonieren, yeah, und dann geht es halt alles irgendwie gar nicht mehr so gut. Das und bezeichnet ja man dann als Bottleneck? Ja, genau wie auf Mehrspielerkarten. Da gibt es ja auch immer diese Bottlenecks, wo sich alle irgendwie immer tümmeln und zusammenquetschen. Aus Doofheit, weil man da oft abgeballert wird, weil da halt auch die meisten Gegner sind, aber auch aus gleichzeitig aus Bequemheit, weil da auch der schnellste Kill zu holen ist. Ja, ich verstehe. Hm? Aber dadurch, dass ich mir jetzt Bottleneck merke, ja, habe ich wieder eine Kindheitserinnerung verdrängt. Weil du dir oft Flaschen oder was denn? Nix. Achso. Ja, nee, es war eine geile Stimmung. Die Wölfe haben Feuer gemacht da in ihrer Ecke. Das war wirklich großartig. War ich gar nicht mehr gewohnt von denen, weil sind ja eigentlich so eher komische Fans. War wirklich geil. Die haben richtig Zunder gemacht. Unsere Nordkurve, die war richtig auf Zack. Hat richtig Bock gemacht. Grüße nochmal an die Nordkürfler, an die Nordkürfler, Dennis und Manu. Huhu. Schön habt ihr das gemacht da mit dem Hüppen und alles. Habt ihr schön gemacht. Und schöne Choreo mit so Flitter und sowas und so ein Banderole, die sie da rumgetüdelt haben. Das Bobby war Flitter war da? Bitter Bobby Flitter. Was macht der eigentlich? Ich glaube, der ist mittlerweile tot. Ah. Ja, ja. Aber ich glaube, im Club 27 war der nicht mehr. Der war im Club 72, glaube ich. 72. Ja, das war ein tolles Spiel, ja, zwei Platzverweise auf Seiten der Wölfe, ich glaube 5 gelbe Karten auf Seiten der 96er, der Dr. Felix Brüch ist eine Katastrophe. Der hat alles abgepfiffen, alles. Man kann natürlich sagen, ja, ich spätestens nach 45 Minuten, aller spätestens nach 60 Minuten, weißt du, wie der Typ pfeift, weißt du, weil es haben sich immer mehr Husti, Sané, keine Ahnung, haben sich alle gelbe Karten abgegriffen und irgendwann musst du doch begriffen haben, dass der Schiri heute irgendwie, weiß nicht, seinen schlechten Tag hat. Supergirl-Comic gelesen hat vorher oder so. Ich habe keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ganz, ganz schlimm, was er da gepfiffen hat und ein Handelfmeter wurde nicht gepfiffen von dem Ricardo Rodriguez, ne? Ja, war aber ein tolles Spiel und die Erkenntnisse jetzt aus 96er Sicht waren, dass Sané eine Bombe hinten in der Innenverteidigung ist. Das war ja so die große Unbekannte. Ja, aus Nancy gekommen. Ja, also tut mir leid, kein Mensch, kein 96-Fan hat jemals irgendwie 90 Minuten von Nancy gesehen oder so. Weißt du, man konnte es halt nur auf irgendwelchen YouTube-Videos abchecken, wie gut der Kerl ist. Aber hat sich sofort eingelebt. Klasse Typ hinten. Und das Beste direkt nach Abpfiff quasi wurde vertwittert. Marcello von PSV Eindhoven. Wie? Yeah. Bitte? PSV Eindhoven. Wurde verpflichtet, Ablöse stillschweigend, aber ein Granitchen, Pocho. Das heißt, endlich, Hannover hat zwei Innenverteidiger. Ist ja super, dass ich das noch erleben darf. Wir haben zwei Innenverteidiger. Marcello und Sané, super. Panda auf der linken Seite. Eher, wo war Pocognoli, keine Ahnung, und Sakai auf der rechten Seite auch eher schlecht als recht. Aber war ein tolles Spiel, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war nicht ganz ausverkauft, ich verstehe es nicht, war. Sei doch mal zufrieden mit einem 2:0, Alter. Bei 9 gegen 11 war Wolfsburg immer ja, noch. Ja. Die waren immer noch leicht besser. Ja, Zieler war großartig. Ach ja, Pripp, ne? Unser Neuzugang. Der Pripp-Stift. Hat auch ein wirklich gutes Spiel gemacht. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen mit der. Endlich haben wir eine Nummer 7, die nicht von der ganzen Nation gehasst wird. Also, oder ich weiß. Zurecht gehasst wird. Zurecht, der Pinto wurde zurecht gehasst. Also zumindest ist mir noch nicht aufgefallen, dass man den Pripp nicht mag. Also, das ist, glaube ich, auch ein ganz cooler Typ. Ist ja auch so ein Nerd, wie ich mal gelesen habe in der NP. Und ja, schönes Spiel. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der richtige Gewinner und Leon Andresen. Andrösen. Andrösen? Andrösen. Kennt die, An- die Kennst du nicht die tolle Stelle von Töpperwien, wenn er bei, also Zeigler verarscht das immer, wenn er diesen Ausschnitt zeigt, wo Töpperwien von Andrösen spricht? Nee. Ich gebe einfach mal Zeigler bei YouTube ein und dann Andreasen und dann findet ihr bestimmt Andrösen. Also ich kann verstehen, wenn man nicht, also ich weiß auch nicht, Andresen oder Andreasen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Andrösen habe ich noch nie gehört. Hat sich natürlich wieder nach 1 Milliarde Jahre Verletzung hat er sich wieder in unsere Herzen gespielt mit dem ersten Tor und natürlich, es wäre kein Andreasen, wenn er sich nicht verletzt hätte, auch in diesem Spiel, ist ja ganz klar. Er hat einen Schlag aufs Knie abbekommen, musste auch das Länderspiel abpfeifen. Ich frage mich immer, warum das nicht abgepfiffen wird. Also wenn sich einer wirklich auf den Boden legt und einen aufs Knie schlägt, das muss doch dem Schiedsrichter auffallen, oder? Ja, das stimmt natürlich, ja. Und ja, hat dann Eis am Knie getüdelt bekommen und er liebt ja die Stadt, er liebt die Fans und die Stadt, weil wer die Fans ihn wohl, als er sich da zum 18. Mal das Kreuzband gerissen hat, wohl ihn übelst supportet haben und so, hat er mit den Händen so dieses Herz-Logo gemacht. Oh. Und es geht einem ja schon wirklich das Herz auf. Es ist sympath. Ach, und meine Freundin natürlich, guck mal hier. Oh. Hat das Herz zurückgemacht? Sie hat, glaube ich, ihre Brüste gezeigt darauf. Das geht natürlich auch, klar. Nee, toll, aber ich glaube, zu viel Lokalkolorit in diesem Podcast. Wir haben genug über Bayern, Gladbach und Hannover gesprochen. Kommen wir jetzt zu den harten Fakten. Zu den harten Fakten. FC Augsburg gegen Borussia Dortmund. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so. Ich glaube, ich habe allerhöchstens alle Tore gesehen, aber ansonsten so nichts. Ich habe, es ist natürlich nicht überraschend, auch die Höhe des Sieges nicht. Was natürlich wirklich erwähnenswert ist, ist, dass Aubameyang 3 Tore geschossen hat. Und ja, das, Emerick. Genau der. Und das nur noch gekrönt wurde durch einen Elfmeter, war es, glaube ich, in der 86. Minute von Robert Lewandowski zum 4:0. Aber es zeigt natürlich, oder man sagt natürlich jetzt, boah, guck mal, der hat 3 Tore am ersten Spieltag geschossen. Ich erinnere da aber an einen Spieler von Eintracht Frankfurt, Fenin, der in seinem Debüt auch mal 3 Tore geschossen hat. Und von dem hört man, glaube ich, nicht mehr so viel. Nee, der ist jetzt im betreuten Wohnen oder so. Genau, ja. Mhm. Ja, dass der Aubameyang da auf einmal, es wurde ihm ja immer der Chancentod nachgesagt. Ja. Und der Patrick Ovomoyela oder Patrick oder wie auch immer, der war ja jetzt auch bei Sky 19. Muss man gerade abtrinken. Ja, der war bei Sky 19 und hat auch gesagt, dass der Aubameyang ist schon ein guter. Und ja, es ist gut, ne? Also Mkhitaryan kommt ja noch, der ist ja wohl angeblich jetzt fit. Hat er zwar der Nationalmannschaft abgesagt, weil er noch ein bisschen Rückstand hat, aber er wird wohl am Wochenende dann definitiv eingewechselt. Und dann haben sie sich ja im Prinzip schon verstärkt. Ne? Also sie haben ja Götze verloren, dafür 1:1 Mkhitaryan bekommen und noch obendrauf den Aubameyang. Also das sieht schon ganz gut aus. Also ich glaube auch, ja, da kommt auf jeden Fall was hinterher bei den Dortmundern. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, das wird eng dieses Jahr um die Meisterschaft. Als neutralen Fan um die Meisterschaft würde ich das nur begrüßen. Mhm, absolut. Paul Breitner kotzt jetzt zwar, wenn er diesen Podcast hört, aber nee. Ja gut, er ist ja auch Executive Producer, ne? Also von dem Podcast. Executive Vice President sogar of Talent Relations bei uns. Und zweiter Kassenwart. Mhm. Wird ja jetzt auch gerade in Palm Beach wird ja jetzt auch gerade das Vierecken 211 Education Center gebaut. Und in Venice Beach wird gerade das Vierecken 211 Performance Center gebaut. Ja, aber das ist ja direkt ein Anschluss an die Rhetorikschule, die nebenan steht. Ja. Genau, ja. Und da wird halt die nächste Generation von Performern hier herangezüchtet. Ja. Ein reinster Genpool. Ja, das ist, man muss sich das so vorstellen, das ist halt ein großer Raum, in dem 7 Podcast-Studios aufgebaut sind und ja, da kann man halt dann kann man Sparren halten. Kann man einen Sparrings-Podcast halten und ja, richtig lernen, wie das dann ist, wenn man dann ins Main-Roster kommt. Genau, und wenn man dann einfach nur weiterredet, nur um das Thema weiterzufüllen und ohne, dass das überhaupt rüberkommt. Man muss überzeugt von der Sache klingen. Es ist klar, dass es da ist und wir freuen uns drauf. Das Performance Center, bald auch in ihrer Nähe. ja, Augsburg, schade. Weinziel, Kopf hoch. Aber ich glaube, Dortmund ist da shit. Kann man nicht anders sagen. Also formtechnisch würde ich sagen, im Moment stärker als Bayern. Hat man ja auch beim Supercup Oder wie ich habe heute wieder Sport 1 FM gehört und da war ein Anrufer, der hat Supercup gesagt. Ja, das ist ja auch der Supercup, ne? Supercup. Cup. Der Cup. Der Supercup. Das ist genau wie beim BH, ist das auch der Cup. Ja, two Girls, One Supercup. Ist ja auch die. Naja. Ja, ich glaube, gegen Dortmund kannst du verlieren, aktuell. Ja, absolut. Also Augsburg, aber bitte nicht absteigen, da gibt es andere Kandidaten. Ja, definitiv, aber man darf natürlich auch... Bitte? Ich habe dich nicht ganz verstanden. Ich habe hier gerade Two Girls, One Cup an. Und nein, natürlich nicht. Aber freut das. Aber es ist, wie wir schon gesagt haben, Dortmund ist im Moment wirklich in einer bestechenden Form und zeigt natürlich auch am ersten Spieltag durch ein 4-0, dass sie wirklich die Kampfansage an die Bayern damit geschickt haben, irgendwo auch schon. Ja, es wird wirklich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, aber Dortmund wird international wieder ein bisschen Gas geben. Finde ich ja immer schön, wenn wir da nicht immer alleine auf weiter Flur sind. Oh. Das nächste Spiel, das Überraschungsspiel des Spieltags, der amtierende Tabellenführer und vielleicht Durchmarsch? Möglich ist es, oder? Ja. Also wenn mit einem Trainer, dann mit Schnauzbart Jos Luke. Schnäuzi. Ja. Schnäuzi ist schön. Ja. Schnäuzi Jos. Der Schnäuzi Lu. Der Schnäuzi Lu, ja. Schnäuzi Lu. 6-1 gewinnt. Die Fleischwurst, sage ich jetzt mal ganz gerne, unter den Bundesliga-Clubs. Hertha BSC Berlin gegen Kugelstoßer Schwanz. Nee. Schwanitz holt WM-Silber. Ja, das ist, wenn das mal nicht Breaking ist. Ja, Glückwunsch und weg damit. Wir müssen noch den Gegner sagen, Eintracht Frankfurt. Ja, hätte man aber nicht mit, also in der Höhe konnte man nicht damit. Nein! Wir haben in unserer Community wenigstens einen treuen Hertha-Fan, das weiß ich. Und ja. Der hat sich natürlich auch sehr darüber gefreut. Und da ich Frankfurt auch sehr neutral gegenüberstehe, sage ich dann einfach mal Glückwunsch, Hertha. Und es ist sicherlich mal schön, diesen Platz an der Sonne zu haben, besonders als Aufsteiger. Egal, ob das am 1., am 33., am 15. oder am 8. Spieltag ist, wobei es am 34. sicher der schönste ist. ist egal, welcher es ist, sicher ein tolles Erlebnis. Besonders, weil auch die Hertha natürlich durch junge Spieler mittlerweile besetzt ist. Und natürlich auch wir da auch wieder einen Dreifach-Torschützen mit Alagui hatten, was natürlich auch schon mal ein Ausrufezeichen ist. Absolut. Sami Alagui. Ja, also der Olukai habe ich danach noch einen Tag später habe ich ein Interview mit ihm gesehen an der Trainingsecke da. Und er hat gesagt, ja, wir genießen es natürlich. Ne? Ist natürlich Quatsch, dass man jetzt davon denkt oder davon träumt, dass wir da jetzt bleiben oder so. Wir genießen das und auch wenn es nur der erste Spieltag ist, egal, kann uns keiner mehr nehmen, so weißt du? Absolut. Ist ja auch so. Ist ja auch eine definitiv richtige Aussage. Ja, ja. Ja, ich glaube, das, ja, großartig, ne? Toll. Berlin, schön, dass ihr wieder da seid. Und ja, Frankfurt, der Armin Fee war ganz schön, also ihm hat das gar nicht so, ihn hat das gar nicht so gestört, dass sie so hoch verloren haben. Er hat nur gesagt, ja, ich war selbst ein bisschen überrumpelt von der ganzen Geschichte. Und ja, ich denke mal. Was Armin Fee in die Kameras sagt, was Armin Fee dann gegebenenfalls dann in der Kabine gesagt hat, sind dann auch nochmal zwei Paar Schuhe sicherlich. Besonders nach so einer Vorsaison ist es sicher nicht der Anspruch von Eintracht Frankfurt bei einem Aufsteiger im ersten Spiel 6-1 zu verlieren. Das kann mir keiner erzählen. Und man muss ja auch sagen, wie es ist. 5 Gegentore, Differenz bzw. ein Torverhältnis von -5, das musst du auch erstmal wieder in 2-3 Spieltagen aufholen. Absolut. Und das ist nicht so der Bringer. Ne? Nach der Vorsaison, da kann das, glaube ich, nicht der Anspruch sein von Eintracht Frankfurt, da jetzt 6-1 unterzugehen. Dann haben wir TSG Hoffenheim gegen die Klubberer. Ja, war das ein irres Spiel. Aber hallo. Bah. Mit dem Aufschreier des Spieltags, mit Kevin. Was, Volland? Du hast mich jetzt auch völlig unruhig gemacht. Ich glaube, es war gar nicht mehr Kevin Volland, oder? Der dieses coole Tor gemacht hat, was ja keins war. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich könnte es jetzt nochmal hier runterscrollen, aber es war, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit. Es war sogar zu einem Zeitpunkt, der recht entscheidend war. Ich glaube, da führte Hoffenheim 1-0, kann das sein? Ja. Ne? Und Es ist auf jeden Fall ein etwas gewesen, was man so in der Form auch nicht alle Tage sieht. Denn ich habe heute auch eine Reportage dazu gelesen, dass dieser Schuss, beziehungsweise dass nicht nur am Schuss von Volland, beziehungsweise von wem auch immer, ich weiß jetzt auch gerade nicht, lag, sondern auch am Ball, am Spielball der Bundesliga, der halt so komische Flugeigenschaften hätte und so weiter. Mhm. Aber wenn man sich das halt wirklich mal genau anguckt, dann muss man dem Schiedsrichter auch ein Stück weit in Schutz nehmen, weil wenn man eigentlich davon ausgeht, dass ein Ball so deutlich im Tor ist, mhm, aber dann so wieder aus dem Tor rausspringt, das sieht man nicht alle Tage, das nee, kann man nicht erzählen. Also der war ja wirklich deutlich im Tor, der war nicht knapp im Tor, der war deutlich im Tor. Und das bestärkt natürlich auch wieder diese Torlinientechnik, weil das war jetzt der erste Bundesligaspieltag. Auch der ist wichtig, aber man stelle sich vor, so eine Situation im Champions-League-Finale. Mhm. Und dann ist aber die Kacke am Dampfen. Ja, das sage ich dir. Ne? Ja. Ansonsten kann man natürlich dazu sagen, auch hier ein Ergebnis, was in der Form, was ich nicht so erwartet hätte. Nürnberg hat sich stärker präsentiert, als auch von dir erwartet, glaube ich. Mhm. Aber Hoffenheim hat auch eine starke kämpferische Moral bewiesen und hat auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr gut gespielt, was halt auch auf Gisdol zurückzuführen ist. Man erkennt da mittlerweile wirklich auch dieses ein bisschen Back-to-the-Roots-Fußball, mhm, was Hoffenheim auch mal stark gemacht hat. Ich glaube auch, also wirklich den Löwenanteil des Leistungsumbruchs hat Gisdol, Thomas Gisdol, oder? Hans-Jörg Gisdol. Hans-Jörg, auf jeden Fall. Und ja, für Nürnberg, also ich muss ganz ehrlich sagen, Nürnberg hat den unsympathischsten Menschen in der Bundesliga und das ist der Torwart Schäfer. Christian Schäfer? Nee. Wie heißt er? Carsten Schäfer? Hans-Jörg Schäfer? Carsten Schäfer? Auf jeden Fall, der Torwart von Nürnberg ist so ein Arschloch, Alter. Ey, ganz im Ernst. Also das ist ja, also, nee. So, kommen wir zum kleinen, aber zum ganz, ganz kleinen Derby. Der BTSV gegen den SV Werder Bremen und es war so ein bisschen Not gegen Elend. Ich habe die zweite Halbzeit ein bisschen gesehen. Das war wirklich nicht schön mit anzuschauen, muss man ganz ehrlich sagen. Das war wahrscheinlich an dem Samstag meiner Meinung nach das uninteressanteste Spiel. Auch wenn es in der Primetime kam. Ich fand es mit das Interessanteste, muss ich ehrlich sagen. Okay. Für mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber am Ende auch das Ergebnis für mich überraschend, weil ich eher gedacht hätte, dass Braunschweig mit dem Elan eines Aufsteigers gegen eine Bremer Mannschaft siegen kann, die eigentlich verunsichert dastehen müsste. Tat sie auch in Teilen des Spiels, aber mit diesem Sieg ist das natürlich wie so ein bisschen wie so eine Rice-Geschichte, die daraus entstehen kann. Und da müssen wir jetzt mal abwarten, wie es in den nächsten Spieltagen weitergeht. Ja, also natürlich Braunschweig gucke ich also jetzt mir sehr, sehr gerne an, weil dann so Ergebnisse wie das jetzt rauskommen. Mhm. So, deswegen gucke ich das ganz gerne. Und weil ich mir dachte, das ist wirklich Not gegen Elend. Ne? Beide Mannschaften haben ihr Erstrunden-DFB-Pokalspiel verloren. Und bin ich mal gespannt, was da muss doch irgendwer sich aufbauen. Aber nee, es war wirklich ein Hin- und Hergegurke. Es gab wirklich schöne Torchancen, aber so richtig der Fight wollte sich nicht so entfachen. Aber dann hat wirklich Junuzovic ein geiles Tor gemacht. Hat er wirklich smart gemacht. Das stimmt, ja. War wirklich gut. Und ja, Robin Dutt nach dem Spiel mit einem Interview, wo du dir denkst, ob der jetzt schon den Glauben verloren hat am ersten Spieltag. Also sehr lethargisch. Ist halt nicht der reine Motivationskünstler. Nee, anscheinend nicht, ey, also. Und auch Thomas Achin hat in der Halbzeitpause auch ein Interview gegeben. Das war, ey, da denkst du dir nur, ey, ihr seid wirklich echt in Zweifeln gekommen langsam, ob ihr den richtigen Job da angenommen habt. Aber ja, ich glaube wirklich nicht, dass Bremen eine große Rolle spielt in der Saison. Nee, definitiv nicht. Vielleicht kommt ja noch irgendwie auf irgendeine Art und Weise Diego Contento. Das kann, glaube ich, den Club definitiv weiterbringen, links auf der Verteidigerposition. Aber ja. Mainz 05 gegen VfB Stuttgart. Da kann tolles Spiel. Das war mal geil, oder? Das war ein tolles Spiel. Von Anfang bis Ende habe ich mir das angeguckt. Schön. War von beiden Seiten, das ging nur hin und her. Das war offensiv sehr stark ausgeprägtes Spiel, aber auch Torhüterleistungen waren wirklich on the top. Fast schon ein 5-Sterne-Spiel, würde ich sagen. Ja, wirklich, der Müller da von Mainz, der ist klasse und auch der Ulle, Ich fand den Kommentar eines Sky-Kollegen sehr schön, der dann irgendwann sagte, Müller, du Teufelskerl. Ja, das ist doch schön. Klasse, ja. Das sind Aussagen, die mir gefallen. Ja, klasse. Okazaki, glaube ich, da denkt sich jetzt vor allen Dingen Ricky, warum ist der jetzt weg? Tuchel hat ja gesagt, das ist ein guter Typ und ich finde, der hat ein klasse Spiel gemacht. Der hat richtig gekämpft, er ist gerannt von vorne bis hinten. Das sind dann so Spieler, wo ich mich wirklich mal für diese Kilometerstatistik interessiere, wie viel die gerannt sind. Es gehen ja jetzt schon Gerüchte um in Mainz, dass er der ewige Oka genannt wird. Ja. Ja. Ja. Einen muss jeder haben, ne? Ja. Wer ist es bei euch? Der Philipp Oka Dahms. Ach so. Nee, war wirklich ein klasse Spiel und der Nicolas Müller da vorne. Auch wirklich ein dynamischer Stürmer, ne? Und das gefällt mir alles sehr gut. Ibisevic, der ist so wichtig für den Club, das gibt's gar nicht. Ja. Der macht immer absolut Alarm. Und der macht nicht nur Alarm, der macht nicht nur Tore, der ist auch motivationstechnisch, glaube ich, unfassbar wichtig für die Mannschaft. Wenn man sieht, wie der da rumteufelt, also das ist schon aller Ehren wert. Das ist ein richtig, dieser Dreckshund auf dem Spielfeld, dieser Drecksack, der dann mal auch mal gegebenenfalls den Schiedsrichter anbrüllt. Und das war schon für mich wirklich sehr, sehr auffällig. Was aber andererseits mir sehr negativ aufgefallen war, war Moritz Leitner, der nur rumgemeckert hat. Ja, da kann nichts anderes. Und das natürlich auch sehr unglücklich war, dass genau da die Mikrofone gerade an waren. Bei einem Foul an der Seitenlinie, ziemlich am Anfang war das, wie er dem Schiedsrichterassistenten dann entgegenwarf, willst du mich verarschen oder was? Irgendwie sowas in der Form. Ja. Und meiner Meinung nach muss da ein Schiedsrichterassistent auch wirklich Eier zeigen, seinem Chef Bescheid geben und da muss der Junge mindestens verwarnt werden, weil sowas geht meiner Meinung nach. Ja, wenn ich sogar eine Ohrfeige bekomme. Du Rotzlöffel, würde ich sagen. Genau, und dann das Bier. Ja, wirklich ein klasse Spiel, ey, ohne Scheiße. Wie aber auch das Hauptmatch, hätte ich fast gesagt. Das Main Event. Spiel des Spieltags. Schalke 04 gegen den HSV, das war wirklich ein Spiel. Da konnte man auch nicht mit rechnen, oder? Nee. Optimisten sagen, das war ein Spiel mit offenem Visier. Fußballfachleute würden sagen, die Defensiven beider Mannschaften sind eine Katastrophe. schön, dass angeblich der Hunter, der jetzt 30 Jahre alt geworden ist, wusste ich gar nicht, dass er schon so alt ist. Entschuldigung, Pocho. Hat zwei schöne Buden gemacht, wirklich klasse. Für mich war aber gefühlt der HSV immer unterlegen. Du musst ja auch so sehen, dass das Schalke an sich ja auch mehr Alarm gemacht hat als der HSV. Der HSV kam natürlich durch einerseits einen Elfmeter und natürlich auch durch wieder sehr viele Einzelleistungen oft vor das Tor, durch Raphael van der Vaart und so weiter. Meiner Meinung nach auffällig und sehr positiv zu sehen war die Leistung von Marcel Jansen auf der Seite beim HSV, weil er immer ein Dreh- und Angelpunkt war und sehr, sehr viele Flanken reingeschlagen hat. Das hat ihn mal sehr lange sehr stark gemacht. Und ihn bis zum Nationalspieler gebracht. Ich hätte erwartet, dass der HSV drei Tore bekommt. Ich hätte nicht erwartet, dass der FC Schalke drei Tore bekommt. Ja. Ich hätte nicht erwartet, dass der HSV drei Tore schießen kann. Ich hätte erwartet, dass Schalke drei Tore schießen kann. Also von daher ist für mich der heimliche Sieger dieser Partie eigentlich der HSV. Ja, absolut. Absolut. Kreuzer hat ja danach gesagt, dass man auf dieser Leistung aufbauen kann. Weiß ich nicht. Sie hatten einen Elfmeter und ja gut, dass die Leute, die im Moment in Nordclubs angestellt werden, wie wir eben gesagt haben, Aishin Dutt und auch Oliver Kreuzer, nicht die Menschen sind, die sich so toll ausdrücken müssen, das sollte jedem klar sein, finde ich. Auch Kreuzer ist rhetorisch gesehen und von der Art und Weise, wie er sich da in Hamburg präsentiert, eher als schwach anzusehen. Okay, ein Underkader. Im Höchstfall, ja. Im Höchstfall ein Underkader, okay. Ja. Ein 40-jähriger NXTler. So. war toll. Julian Draxler hat sich ja jetzt dabei auch ein bisschen verletzt an der Achillessehne. Ja, ist ihm einer hinten draufgestiegen geradezu. Ne? Musste ja auch deswegen die Reise zur Nationalmannschaft absagen. Und Goretzka kam dafür rein. Und Christian Clemens hat ein klasse Spiel gemacht, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und die Schalker sind jetzt an irgendeinem Belgier dran. Ja, habe ich auch gelesen. Der relativ teuer sein soll, aber bin ich gespannt. Da fehlt noch so ein bisschen was in der Mannschaft. Ich finde, da fehlt eher was in der Defensive. Mhm. Also den Martip in der Innenverteidigung finde ich ja echt scheiße. Ja, das stimmt. ansonsten ist das, bleibe ich dabei, Platz 3. Ja, definitiv. Also Schalke hat schon von den Einzelspielern und vom Mannschaftsgefüge eine sehr, sehr starke Truppe. Aber ich bleibe dabei, der Negativfaktor bzw. der Unsicherheitsfaktor kommt bei Schalke meiner Meinung nach von der Trainerposition. Und? Ja, ja, ja. Und René Adler sah nicht gut aus, ne, bei einem Distanzschuss von Jefferson. Absolut nicht. Eigentlich bei 2 Toren sah er nicht gut aus. Sehr überraschend meiner Meinung nach einer tollen letzten Saison. Aber auch das darf sich René Adler meiner Meinung nach mal erlauben, wenn er dann im nächsten Spiel wieder zur alter Stärke zurückfindet. Ja, sicherlich. Sicherlich. Ja, gut. Sicherlich. Ja, dann wären wir durch mit dem ersten Spieltag. Und wir können mal kurz einen Ausblick auf die Partien des zweiten Spieltags legen. Vom 17. bis 18. August. Stuttgart gegen Leverkusen. Schön. Ja. Schönes Ding. Wolfsburg gegen Schalke, ein Satz von dir? Wird sicher auch ein Offensivfeuerwerk von Schalke. Bremen gegen Augsburg? Schwierig abzuschätzen, ich hoffe aber auf einen Sieg der Augsburger. Freiburg gegen Mainz, hau. Sehe ich die Mainzer eigentlich als Favoriten? Leider. Ja, ich leider auch, ja. Aber Freiburg muss eigentlich mindestens punkten. Ja. Ich glaube, sie müssen noch ein Statement setzen. Ich glaube, zweistellig ist Pflicht. Vielleicht sogar dreistellig, ja. Hamburg gegen Hoffenheim? Vielleicht schon mit Merkel in der Mannschaft, man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht, aber da ist natürlich die Frage, ob der HSV diesen Schwung aus dem ersten Spieltag mitnehmen kann. Ich könnte es mir vorstellen, dass der HSV da als Sieger vom Platz geht. Ah, ich glaube, das ist ein klassisches Unentschieden, aber ich möchte jetzt hier nicht zu viel verraten, denn unser Tippspiel ist ja wirklich... Ja, vielleicht streue ich ja auch nur gezielt Desinformation. Ah, okay, naja, gut. Da bist du ja auch in der Position für. Dann Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München. Ja, ich sag mal, ist nicht der angenehmste Gegner nach einem 6:1 am ersten Spieltag. Ja, das stimmt. Für Eintracht Frankfurt. Wenn man am zweiten Spieltag schon gegebenenfalls mit 11:1 Toren hinten liegt auf dem letzten Spieltag, am letzten Tabellenplatz, könnte das schon für ein wenig Unruhe bei der launischen Diva Eintracht Frankfurt sorgen. Dann natürlich das Spiel des Tages, Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96. Also ich Eintracht wird es für euch nicht. Das habe ich nicht behauptet, aber ich kann mich an viele Spiele erinnern, wo Gladbach gegen Hannover sehr gut ausgesehen hat und darauf hoffe ich auch weiterhin. Ich hoffe auf ein 3:1 für die Borussia. Okay, 3:1. Ich glaube, das wird ein 1:0. Denk dran, wir haben Marcello jetzt. Ja, ja. Und Sané. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nürnberg gegen Hertha. Maserati, Max. Ja, ja. Hat auch einen schönen Kinnbart, ne? Mensch, ist ja wirklich ein Trendsetter in etlicher Hinsicht. Aber hallo. Ja. Ich habe mein Auto auch schon Tarnfarben lackiert. Ja, hast du auch schon so ein Kinnbärtchen und so einen quadratischen Kopf? Ja, ich habe mir die Wangenknochen angleichen lassen, extra deswegen. Schön, das ist wirklich Fantum, ja. Das seinesgleichen sucht. Nürnberg absolut. Gegen Hertha. Ah, schönes Ding auch wieder. Ja. Ne? Hertha natürlich mit dem Schwung des 6:1 sicher motiviert, bis unter die Haarspitzen, um es mal so zu nennen. Auch wenn HSV keine Tore schießt. Nürnberg aber auch meiner Meinung nach am ersten Spieltag wirklich nicht schlecht gespielt gegen Hoffenheim. Für mich da ein klares Unentschieden-Spiel. Ich sage 0:2. Dortmund gegen... In Dortmund gegen Eintracht BTSV Braunschweig. Könnte eine harte Nuss für die Dortmunder werden oder auch nicht. Sagen wir es so, ich glaube nicht, dass sie nach dem zweiten Spieltag ein Gegentor haben, aber sie werden ein paar mehr auf der Habenseite haben. Okay, werde ich mir, ich bin als Bayern-Supporter. Bin ich nicht der größte Dortmund-Fan, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber das, liebe Dortmunder, ich knutsch euch, das gucke ich mir live an. Das gucke ich mir live an. Das wird schön. Das wird richtig schön. Hoffentlich. So, das war der zweite Spieltag. Und lass uns noch mal ganz kurz, sind wir schon wieder lang in der Zeit. Mann. Lass uns mal kurz. Ich hatte doch gerade hier die Begegnung der zweiten. Werbung, ne? Ah, ja. Nee. Hast du sie? Ja, ich hab sie. So. Jetzt habe ich aus Versehen Darmstadt 98 angeklickt. So, jetzt habe ich sie. Jetzt geht's los. Was denn? Nix. Darmstadt 98 in Klammern dritte Liga gegen Schalke 04. Ja. Yeah. Kann man mal machen. Ich glaube, da ist nichts Großartiges. Preuß-Münster gegen Augsburg. Ja. Könnten die Augsburger eigentlich mal gewinnen, wa? Eigentlich könnten sie da mal weiterkommen. Dann Osnabrück gegen Union Berlin. Oh. Interessantes Duell. Meiner Meinung nach wäre sowas auch mal ganz interessant, mal im Fernsehen zu zeigen. Also nicht immer nur die Top-Rated-Vereine, sondern auch mal sowas. Würde mich sehr freuen. Ja. Natürlich klasse, dass es da so eine Begegnung gibt und dann eine Begegnung. Ja. Der SC Wiedenbrück 2000 gegen Sandhausen. Noch wieder so eine Partie. Mhm. Ja, ist natürlich klar, dass der Stürmer von Sandhausen sicher gegen den Abwehrspieler von Wedenbrück antreten wird. Hm? Ja. Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum. Ja, meine Güte, ein Spiel, wo Peter Neururer gegebenenfalls mal zeigen kann, dass er ein bisschen mehr ist als nur dieser Feuerwehrmann, als den er geholt worden ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Eintracht daran zu knabbern haben wird. Tipp VfL Bochum. Ei, Freiburg gegen Stuttgart. Au. Dickes Duell, letztjähriges Halbfinale, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, aber in der Form von die zurzeit beide Vereine haben, dürfte da der VfB die Nase vorn haben. Hamburg gegen die Sportvereinigung aus Fürth. In der zweiten Liga zeigt Fürth wieder, dass sie es können. 4:0 Tore, 6 Punkte aus 2 Spielen ist natürlich eine überragende Statistik. Aber ob sie es im DFB-Pokal packen? Ich sag mal, es wird eine enge Kiste, dieses Spiel. Oh, die TSG 1899, We Are Tradition Hoffenheim gegen Energie Cottbus. Sicher auch ein interessantes Duell, alleine vom Kampf her, aber da sollte Hoffenheim wirklich die Nase vorn behalten. De Mensa gegen Görlitz. Ganz interessantes Duell. Die Kölner sehen in Mainz eigentlich immer sehr schlecht aus. Ja. Wer nicht schimpft, der ist ein Kölner. Mhm. Ich sag, Mainz gewinnt das Ding. Dann Bayern München. Erste Liga. Mhm. Gegen Hannover 96. Erste Liga. Wir haben die Auslosung ja live gemeinsam verfolgt und als dieses losgezogen worden ist, hätte ich mich natürlich mehr wenigstens von umgekehrten Vorzeichen für dich gefreut, dass es dir hättest so um die Ecke mal angucken können. Mhm. Ist natürlich schade, dass auf jeden Fall einer deiner Vereine ausscheidet und ich kann mir auch schon vorstellen, welcher es sein wird. Ich sehe es positiv. Einer meiner beiden Clubs kommt weiter. Mhm. Ist sie? Ja, ich bin einfach... Für dich ist das Glas immer halb voll. Immer. Fast voll. Fast voll. Fast voll. Ja. Dann der VfL Wolfsburg hat ein Hammer los. Scheiße. Das wird hart gegen den VfR Aalen. Ja, Aalen natürlich. Ja, ach komm. Vergiss es. Ja. Arminia Bielefeld gegen Bayer 04 Leverkusen. Bielefeld zeigt in der zweiten Liga, dass sie noch ein bisschen was mitbringen aus diesem letzten Jahr, wo sie aufgestiegen sind. Aber Leverkusen wird, denke ich, mindestens bis ins Halbfinale durchmarschieren und auch die Bielefelder eines Besseren belehren, was den Erfolg im DFB-Pokal angeht. Kennst du den Stefan Krämer? Nee. Das ist der Trainer von Bielefeld, finde ich super. Ich glaube, ich habe ihn mal im Interview gesehen, ja. Ein Zottelkopf hat der, aber unglaublich sympathisch, super. Den will ich bei Hannover sehen. Das ist kein Spaß. Okay. Wirklich. Okay. Mhm. Super Typ. Super. FSV Frankfurt gegen Ingolstadt. Da ist ja auch mal wieder dieses typische Phänomen, wenn ein Spieler von Gladbach weggeht, merkt er auf einmal, wie das Tor ist. Da trifft nämlich beim FSV Frankfurt der Matthew Leckie eigentlich sehr gut in der Vorbereitung auch und auch im Liga-Alltag. Darum sehe ich den FSV Frankfurt da ganz klar vor Ingolstadt, weil Ingolstadt im Moment in einer bestechenden Antiform ist. 0 Punkte aus den ersten Spielen und mit dem Star-Trainer Marco Kurz sicher die richtige Entscheidung getroffen. Der erste FC Kaiserslautern gegen Hertha BSC. Tolles Duell. Tabellenführer der ersten Liga. tolles Duell auf jeden Fall. Alleine schon aufgrund von wirklich Fangruppen, die ihre Vereine immer sehr toll unterstützen. Ich glaube, dass Hertha auch endlich mal nach Berlin kommen sollte. Das würde mich mal freuen. Und aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall gegen Kaiserslautern gewinnen. Dann haben wir den TSV 1860 München gegen... Ah, schade, Mensch. Tut mir leid für euch, für die Himmelblauen aus... Für den himmelblauen TSV aus München gegen Dortmund. Naja. Brauchen wir eigentlich auch keine Worte zu verlieren. Alles andere als ein Sieg von Dortmund wäre eine Überraschung. Wieder ein Spiel, wo ich Borussia Dortmund supporte. Gibt's ja gar nicht, oder? In so kurzer Zeit. Nachher trägst du noch schwarz-gelb. So weit wird es noch kommen. Du wirst noch ein Watzke-Fanboy. Mhm. Ja, klar. Kann nicht passieren, das Regen. So, ja, ich glaube, es gibt eine große Überraschung. Nee, zwei. Stuttgart gegen Freiburg und Hannover gegen Bayern, ne? Ja. Das sind die Spiele, wo du denkst, das hätte auch ruhig später kommen können. Absolut. Hoffnung für Weidenfeller, was war da los? Oh, keine Ahnung. Löw, Hoffnung für Weidenfeller. Ja, vielleicht auch, dass er endlich dann doch mal zu seinem Debüt in der Nationalmannschaft kommt. Jetzt würde ich als Weidenfeller sagen, nö, jetzt will ich auch nicht mehr. Absolut, hast du eigentlich recht mit. Aber ich glaube, das will keiner, kein Profifußballer will verwehren, für seine A-Nationalmannschaft zu spielen. Oh, ich lese gerade, Independent berichtet, United bietet um Bale-Poker mit. Manchester United hat ja jetzt verloren gegen den SC Sevilla. Und wer hat ein Tor gemacht? Sag's mir. Marco Marin. Ach. Für Sevilla. Darf nicht wahr sein. Ja, schau mal an. Manchester United, ich habe ja ein bisschen den Community Shield gesehen und haben noch keine Neuverpflichtung. Aber 70 Millionen für Transfers frei. Dürfte ja für Bale eigentlich recht zu wenig sein. Ja, eigentlich schon. Ey, also, so, sagen wir mal, da müssten sie nochmal 50% drauflegen. Ja, definitiv. Und das ist doch nicht mal übertrieben. Ansonsten sehe ich gerade nichts. Ich glaube, dann könnten wir auch fast zu unserem Rausschmeißer-Thema kommen, und zwar die Torlinientechnologie. Da würde ich einfach eigentlich nur mal so von dir wissen, ob du das auch so siehst, ob das den oldschooligen Fußball komplett kaputt macht oder wie auch immer. Die DFL möchte die Torlinientechnologie, ob es nun ein Chip im Ball wird oder das Hawkeye, was ja jetzt in der Premier League, oder ist es nur im FA Cup? Auf jeden Fall in England wird es jetzt ausprobiert, da ist es, glaube ich, das Hawkeye. Also sprich, ich glaube, 8 Kameras werden auf die Tour wie im Tennis gerichtet. Halt, ja. Genau, wie im Tennis, und da kannst du halt genau abchecken, ob das Ding im Tor ist oder nicht. Ja. Die DFL hat gesagt, ab 2015 können wir darüber reden, denn die Technik ist noch nicht so weit. Also halte ich für ein Gerücht. Ja. Erstmal allgemein, die Torlinientechnik bzw. die Zuhilfenahme von Technik im Fußball ist immer ein zweigleisiges Schwert. Weil nämlich die Argumente, die du eben direkt gebracht hast, sind die absolut richtigen Argumente, dass dieses oldschoolige Gefühl, dass dieses Stammtischgerede über Tor oder Nicht-Tor dadurch natürlich ein bisschen wegfällt. Man darf aber meiner Meinung nach einfach nicht vergessen, dass Fußball auch im Gegensatz zu vor 50 Jahren mittlerweile ein Milliardengeschäft ist. Und dass da wirklich Millionen und Milliarden insgesamt mit verteilt werden, TV-Rechte etc. Und dass ein Tor wirklich sehr, sehr, sehr, sehr entscheidend sein kann. Sei es Abstieg, sei es Meisterschaften, sei es Qualifikationen für WM- und EM-Turniere. Es gibt dieses tolle Zitat, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Und ich bin der Meinung, besonders im Profibereich brauchen wir Torlinientechnik. Und ich bin der Meinung, dass ein Chip im Ball die einfachste Art und Weise ist, diese Sache zu lösen, dass die Jungs dann und Mädels auf ihre Uhren Signal bekommen, dass ein Tor gefallen ist, und dann ist gut. Also das muss heutzutage einfach drin sein. Ich glaube auch. Also da geht es um so viel Geld und auch um Arbeitsplätze, ne? Ja, definitiv, klar. Da sollte ich bin ja, ich habe ja eigentlich immer diese verrückte Idee, dass es zwei Halbzeiten geben sollte, also zwei Halbzeitpausen geben sollte, immer nach 30 Minuten. Bin ich der Meinung, das würde dem Spiel nur gut tun. Weiß nicht, zweimal 10 Minuten oder so. Auf jeden Fall hättest du dann 30 Minuten Halbzeiten, die so richtig Feuer geben würden, bilde ich mir zumindest ein. Zur Torlinientechnologie, ich glaube auch, dass man das machen muss. Also denn bei so einer Geschichte jetzt wie gegen Hoffenheim, da wirst du halt komplett betrogen, ja. Nicht nur um drei etwaige Punkte, nicht nur um Torprämie für den Spieler, sondern auch um ein gewisses Momentum. Du hast ja manchmal einen Stürmer, der vielleicht in einer gewissen Krise ist oder was weiß ich, und dann durch so ein Tor reingestolpert oder reingezwiebelt irgendwie, dann so ein gewisses Momentum wieder bekommt und sich dann wieder oder wieder dann wertvoller für die Mannschaft wird. Und all diese Sachen, also das ist wirklich, das kam in den letzten Jahren, das war bei der WM 2010 in Südafrika, war das, glaube ich, gegen England. Ja, ja, klar. Natürlich. Da war das ja natürlich die Spitze, ne? Bei so einem wichtigen Spiel, war zwar gegen uns, aber hey, kann ja auch gegen die Engländer mal gewesen sein, also oder für uns, kann man ja sagen, ne? Da finde ich schon, dass man da auf jeden Fall so eine Torlinientechnologie hinballern muss. Und mit 2015, weil die Technik nicht so weit ist, ich meine, man sieht es bei den Grand Slams im Tennis, ne, bei den US Open, French Open, Australian Open und bei Wimbledon, da klappt ja so ein Hawkeye. Ja, also irgendwie eine blöde Torlinientechnik wird man ja wohl hinkriegen, wenn man zum Mond fliegen kann seit 50 Absolut. Jahren. Also das ist ja wohl ein Argument, was überhaupt nicht standhalten kann. Ich finde auch, dass das schon ab der nächsten Saison installiert werden muss. Ob in der zweiten Liga, weiß ich nicht, wie kostspielig dann die ganze Geschichte ist, aber ich finde in der ersten... Nein, da darf man keinen Unterschied machen, meiner Meinung nach. Also erste, zweite Liga, vierte, fünfte, du kannst ja keine Kreisliga-Stadien... Das sage ich ja nicht, aber bis zur dritten Liga muss man die Sache durchziehen, weil die Bundesliga möchte bis zur dritten Liga eine Professionalität anbieten, dann muss man sowas auch bis zu dieser Liga durchziehen. Dann wahrscheinlich subventioniert irgendwie von der Liga oder so, keine Ahnung. Man kann das ja subventionieren, wie auch immer, dass an den Torpfosten dann halt die Firma steht, die das herstellt. Ist doch völlig egal. Ja, oder da muss halt die Liga wieder auch ein bisschen mithelfen, weil ich meine, das ist der gesündeste Verband der Welt, ne? Fußball. Absolut, absolut. Und der größte auch, ne? Und ja, völlig richtig. Da muss es halt bis zur dritten Liga durchziehen und ich halte das für völlig fadenscheinig, wenn man da sagt, ja, das ist noch nicht komplett sicher. Allerdings, wenn es wirklich noch nicht komplett hundertprozentig, tausendprozentig von mir aus sicher ist, dass da wirklich, egal wie viele Leute sich da im Strafraum tummeln oder vielleicht sogar am Tor liegen, wenn es da vielleicht die fünfprozentige Möglichkeit gibt, dass man es dann doch nicht abcheckt, ja, dann muss es lassen. Es muss funktionieren oder lassen. Also, es gibt nur die beiden Varianten. Und ich glaube aber, das muss doch technisch möglich sein, dass du da so einen fucking Ball scannst, wenn er hinter der Linie ist. Also. Absolut. Ich weiß es nicht, also völlig richtig. Das muss dann bis zur dritten Liga runter geworkt werden, die ganze Geschichte. Und wie das dann, das wird bestimmt nicht billig sein. Und das, ja, also Bocci, ich glaube, da sind wir derselben Meinung, ne? Ja. Und es zerstört den Fußball ja nicht. Ich meine, da muss ja nur ein Impuls irgendwie auf die Uhr vom Schiri kommen oder so. Hier, komm, hier, bling, bling, bling, Tor. Ah, okay, war mir nicht so sicher, aber wenn die Technologie das sagt, dann okay, Tor 1-0. Eben, es ist ja auch nur eine Unterstützung für den Schiedsrichter. Es ist ja nicht so, dass er sozusagen dieses Ding dadurch seine Augen irgendwie abschalten kann oder sonstiges. Er benutzt ja weiterhin aber er gibt sich halt eine Sicherheit damit auch preis. Absolut. Und da geht es um so viel Geld. Und ich finde schon so eine Torlinientechnologie, die muss her. Wurde ja jetzt auch beim Confed Cup getestet, ne? Ja, das stimmt. Gab allerdings keine strittige Szene, meine ich. Nee, ich meine auch nicht. Gut, Pocho. Das war ja kurz und knackig und wenn ihr irgendwie eine Meinung habt zur Torlinientechnologie, dann könnt ihr das ja ruhig auf unsere Page von mir aus in den Kommentaren reinschreiben auf 4ecken2elfer.wordpress.com. Da könnt ihr natürlich zu dieser Ausgabe in die Kommentare schreiben, würden wir uns sehr drüber freuen. Dann natürlich die altbekannte Variante über YouTube, dort einfach in die Ausgabe in die Kommentare schreiben. Auf Twitter natürlich, @4ecken2elfer, immer gerne gesehen. Und natürlich der Hauptumschlagspunkt, habe ich im Moment das Gefühl, facebook.com/4ecken2elfer, dort, das ist die einzige Freude, die ihr uns wirklich machen könnt und die uns auch so ein bisschen antreibt, dass wir sehen, dass sich was ein bisschen bewegt und tut, dass ihr uns da einfach mal ein Like gebt, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ja, Pocho, haben wir sonst noch irgendwas? Ja, wir können ja nochmal sagen, dass wir es gegebenenfalls dann noch schaffen, diese Woche noch eine Transfer-News rauszuhauen, das haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen. Und wie du schon gesagt hast, wir freuen uns auf jeden Fall auf jeglicher Plattform, YouTube, Twitter, Facebook, über Kommentare, über Nachrichten und so weiter. Schreibt uns da gerne an und wir versuchen dann auch gerne, das Feedback dann ein bisschen weiterzugeben. Genau, gibt es irgendwie ein Thema bei Facebook, was letzten ein, zwei Tage da Das kann ich dir nicht sagen, denn das Facebook bin ich ja nicht so der Aktivste. Das ist. Ich gucke mal. Nö, zum Shop gibt es einiges und ich habe da auch von sportbild.de habe ich so einen Artikel gepostet über die Startzeugnisse der neuen Spieler bei den Bundesliga-Clubs. Auch echt mal ganz interessant. Und es gibt wieder Live-Fußball aufs Box.com. Das verlinke ich ja auch immer schön, wenn es da ein schönes Spiel gibt. Ich glaube, Schweiz gegen Brasilien ist jetzt bald. Aha, okay. Live zu sehen aufs Box.com. Den Stream werde ich dann auch nochmal verlinken. Und ja, das alles bei uns auf der Facebook-Seite. Und ja, ich glaube, wir hätten es dann auch fast schon, ne? Ja, fein. Feini. Feini, feini, feini. So, dann machen wir es kurz und schmerzvoll. Ich bedanke mich fürs Lauschen dieser 49. Ausgabe, oder? Von Vierkens bei Elva. Und wir werden uns diese Woche mit Sicherheit nochmal wiederhören, wenn wir über die aktuellen Transfergerüchte weltweit sprechen. Poccio, wie immer, natürlich, das letzte Wort geht an dich. Ich bedanke mich auch sehr für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Holio.